Luft in der Luft. So gut, dann wollen wir weitermachen. Vielleicht langsam. Das letzte finden, Mobiltelefone ausmachen, hilft immer. Ja, dann haben wir jetzt einen summarischen, autobiografischen Überblick über die wilden 70er Jahre gehört und jetzt kommen die 80er, vielleicht mal anders, als man sie sonst in Retrowellen und Radiosendern kennt. Okay. Okay, ja, und zwar fange ich nochmal beim Ende 80er an, weil ich nämlich bewusst ausgelassen habe, den Anti-Rap-Bereich. Anti-Rap-Arbeit bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen, gleich als ich in KB eingetreten bin, 1974. Wir hatten unser Büro beim Polizeipräsidium um die Ecke und da wiederum um die Ecke war ein Projekt, das hieß Gegenknast. Wir haben eine Zeitung rausgegeben und haben eben Ermittlungsarbeit, also was heute unsere Arab-Genossinnen machen, haben die auch gemacht. Das ist das spätere Anti-Imp-Spektrum gewesen. Und bei denen war ich oft und gerne, weil ich die Arbeit einfach mag. Ist ja logisch, dass ein Diakon für sowas ein Herz hat, ist ja klar. Und die haben mich als erstes in die verdeckte Arbeit eingeführt. Das habe ich gar nicht im KB gelernt und das ist bei denen auch nicht als Schulung gelaufen. Das muss man sich schlichtweg so vorstellen. Während im KB-Büro schlichtweg großer Tisch, viele Stühle drumherum und dann AK-Ausgaben, Broschüren, also Vertriebszeug, also ganz nüchtern, gar nichts, war bei denen das Büro wie eine Wohngemeinschaft eingerichtet und zwar auch immer jemand da. So, und sukzessive hat sich dann das einfach so ergeben, wie kriegen die Infos aus dem Knast raus. Wieso ist da eigentlich eine Wohngemeinschaft und immer jemand da und wieso haben die ihre Unterlagen im Büro und nicht wie wir zu Hause? Ja, ganz einfach, die hatten zu Hause ständig Durchsuchungen und da bist du dann alleine. Insofern war es sinnvoller für die, alles im Büro zu haben und das Büro war eben Tag und Nacht besetzt, also konnte man immer da rein marschieren, hat sich unterhalten, einen Kaffee getrunken, über alles geredet und die haben mir dann zum ersten Mal solche Sachen beigebracht, was ist ein Gesetz? So, zum Beispiel Strafgesetzbuch, was ist eine Strafprozessordnung, wie nutzt man das aus, wie funktioniert der Staatsschutz, wie funktioniert die Aufklärung, einmal über Bullen, dann die Nachrichtendienste etc. So, das heißt also, so, und diese freundschaftlichen Verbindungen, das ist in einer kleinen Stadt wie Bielefeld, geht das nicht so, die einen haben die Welt sich, die anderen haben die Welt sich, sondern wir sind eine Gemeinschaft, wo die Leute halt an unterschiedlichen Flügeln arbeiten, aber man arbeitet immer zusammen. Das hat sich einfach fortgesetzt bis dann in die 80er Jahre hinein, wo ich mit den Autonomen zusammengearbeitet habe. Ich bin bei der ersten KB-Spaltung 1980 auf der Strecke geblieben, sage ich mal. Über die KB-Spaltung will ich selber nichts sagen. Und um die Arbeit fortzusetzen, ging es schlichtweg nur mit den Autonomen. Und ich hatte damals die Funktion, die Bunte Liste ist 1978 in den Stadtrat eingezogen. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es eine Einrichtung, die nennt sich Polizeibeirat. Das war in den britischen Besatzungszonen, früher auch in Niedersachsen so, inzwischen nur noch Nordrhein-Westfalen. Da wird man vom Stadtrat nach Fraktionsproporz reingewählt. Das heißt, der Stadtrat wählt Politiker, sage ich jetzt mal, oder sachkundige Bürger. Ich war ein sachkundiger Bürger in den Polizeibeirat. Das heißt, ich bin in die Höhle des Löwen einmarschiert und habe da geguckt, schauen wir mal, was wir da so machen können. Das war noch die alte Polizei, eben diese 60er Jahre Polizei, noch nicht so die umgebrochene Polizei, die dann in den 80er Jahren aufkam. Und die hatte die unangenehme Angewohnheit, unsere Demonstrationen ständig aufzulösen oder anzugreifen und Ähnliches zu tun. Und als sie dann zum x-ten Mal eine Demonstration aufgelöst haben, nämlich gegen Kahlschlagsanierung, das war Ostwestfalen-Damm und sowas, und Polizeiwillkür, dann die Leute überall hingeflüchtet sind, haben wir gesagt, so, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt verklagen wir mal die Bullen, das geht auch andersrum. und werden mal gegen eure Demoauflagen, eure Demoauflösung und so weiter versuchen, auf dem verwaltungsgerichtlichen Wege vorzugehen. Wir haben dann gerichtlich Akteneinsicht zu mehreren aufgelösten Demonstrationen erzwungen und haben dann den Trick angewendet, in unserer Klagebegründung die Bullenakten auszubreiten. Eine Klagebegründung ist ja öffentlich, die ist ja eine öffentliche Gerichtsverhandlung. Also haben wir die Polizeiakten über diese Klagebegründung öffentlich gemacht und das war ein Absurdistan. Ich lese da jetzt nur mal einen Teil eines Vermerks der politischen Polizei, 14. K vor, vom 23.04.81, das war die Demo, wo ich gerade gesagt habe, die aufgelöst wurde. Die Beamten zogen aus der Tatsache, dass sie Ziegelsteine auf dem Dachboden liegen sahen, die Schlussfolgerung, dass die Steine als Wurfgeschosse dienen sollten. In Wirklichkeit haben die Leute sich einfach nur in die Wohnung von jemandem gerettet, der zufällig da wohnte. Mit den Steinen auf dem Dachboden hatten die nichts zu tun. Das war Anlass für die Beamten, eine von Demonstranten unterhalb des Dachbodens gelegene Wohnung im Hause August-Bebel-Straße und so weiter zu betreten und zu durchsuchen, um festzustellen, welche Personen dort aufhältig und welche Waffen dort möglicherweise gelagert werden. Festgestellt wurden in der Wohnung 17 Personen, 12 von ihnen konnten sich ausweisen, 5 weitere nicht. Diese wurden wegen Verstoßes gegen das Gesammlungsgesetz, Klammer auf, spezifizierte Angaben fehlen, Klammer zu, vorläufig festgenommen bzw. zwecks Personalienfeststellung zur Wache sistiert. Aus derartigen Akten haben wir dann zitiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Verfahren ausgegangen ist, aber als diese Klagebegründung in Bielefeld rumgegangen ist, waren die Bullen die totale Lachnummer. Also das war, dass das überhaupt keinen Boden hatte, das war völlig klar. Mit solchen Mitteln einerseits, also parlamentarischer Art und andererseits dann militanter Art, sonst wären die Autonomen keine Autonomen, haben wir dann versucht, unsere Ziele weiter zu verfolgen. Die Autonomen haben seinerzeit aus den Erlebnissen der 70er Jahre den Schluss gezogen, Verwummungsverbot und so weiter ist ja sicherlich noch bekannt in Kleingruppentaktik. Also zwar zusammenzuarbeiten, aber jede Kleingruppe war eine Kleingruppe. Man konnte getrennt arbeiten, trotzdem Verein schlagen. Hochprojekte waren da die Startbahn West in Frankfurt-Main am Flughafen und Wackersdorf. Ja, mit denen haben wir, wie gesagt, zusammengearbeitet, um eben am Ball zu bleiben, um das Ding einfach weiter aufzubohren. Meine Mitarbeit war da logischerweise etwas gebrochen, weil ich in der Öffentlichkeit stand und dem Parlamentarismusbereich tendenziell auch zugerechnet wurde als Bunte Liste-Mitglied und ich konnte die ja auch nicht kompromittieren. Und auf der anderen Seite, die hatten ja dann diese Nummer mit den schweren Jagdschleudern, die hier so eine Auflage haben und wo man dann mit Muttern auf die Bereitschaftspolizei schoss. Das war mir ehrlich gesagt alles auch zu gefährlich, das habe ich denen auch gesagt. Das finde ich nicht in Ordnung, du kannst jemandem was vor die Mappe hauen, aber so eine Nummer ist nicht mein Ding. Gut, trotzdem haben wir zusammengearbeitet, die einen sozusagen auf dem Flügel und wir, der radikale Teil der bunten Liste auf dem parlamentarischen Flügel, was dann auch bis dahin ging, dass wenn die selber keine Demo anmelden wollten, weil sie niemanden kompromittieren wollten, dann haben wir das gemacht. Wir haben so eine Art, wir haben wirklich einen Demo-Service aufgebaut von der bunten Liste, also ein Einsatzteam. Also im Laufe der Jahre waren es 3 verschiedene und wir haben eine Lautsprecheranlage gebaut, die sehr schnell montiert werden konnte, wo man sehr flexibel im Einsatzgeschehen arbeiten konnte. Ich war ohnehin verbrannt. Mir ist meistens, wenn ich nicht der Anmelder sein musste, die Aufgabe zugefallen, den Kontaktbullen zu betreuen, also diese Querverbindung sozusagen herzustellen. Und wir haben nach wie vor alle illegalen Demos knallhart angemeldet. Das habe ich im Wechsel gemacht mit Annelie Buntenbach, die heute im DGB-Bundesvorstand sitzt. Und wir beide, also Annelie und ich, wir sind im Ermittlungsbereich der Antifa West aktiv gewesen. Das ist der Bielefelder Westen, die Bürgerwache, die gibt es heute noch. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. So, wir haben bis hin zu Hungerstreik-Demos der Anti-Imps, also Raftgefangene und diese ganzen Kampagnen vor dem dann gebauten Isolierknast Ummeln 2. Der ist ja auch erst gebaut worden um die 80er. Haben alles durchgezogen für die PKK-Leute, als sie später verboten worden sind, haben wir die Nevrots-Nummern weiter durchgezogen. Wir haben sozusagen den Spielraum parlamentarisch dann auch wirklich ausgenutzt. Weil mein ehemaliges Leitungskader Hans-Hermann Teichler vorhin sagte, wir konnten alles besser. Das ist alles Quatsch. Diese Mystifizierung im Nachhinein, die ist, das mag sich als Oldie und insbesondere als Hamburger so darstellen. Wir haben sozusagen die ersten Pfadfinderarbeiten geleistet, die ab den 80er Jahren andere Leute viel besser weitergemacht haben, als wir das konnten. Wenn man sich mal heute im Internet anguckt, die Seite der Antifa West, die könnt ihr euch mal angucken, antifa-west.org, dann werdet ihr sehen, das ist klassische KB-Antifa-Ermittlungsarbeit, natürlich auf neue Zeiten fortgeschrieben. Das ist keineswegs schlechter, als wir das gemacht haben. Das ist das Einzige, was den KB halt auszeichnete. Das kann aber eine lokale Bürgerinitiative nicht. Der KB konnte sozusagen sein gesamtes Organisations- und Kaderpotenzial immer in die Waagschale schmeißen. Das heißt aber nicht, dass wir besser waren. Wir hatten halt so viele Kader und wir hatten die Produktionspotenzen, um Broschüren und hast du nicht gesehen und größere Kampagnen über mehrere Städte hinweg. Aber das heißt nicht, dass wir besser waren. Das hat mir, obwohl ich ihn sehr gern mag, den Hans-Hermann, nicht gefallen in dem Beitrag. So, die Antifa, wie gesagt, hat über die Antifa West nach wie vor diese Ermittlungsarbeit gemacht. Wir haben Zentrum der Nationalistischen Front in der Bleichstraße angegriffen. Das ist die Schönborn-Truppe gewesen. Mitten in Bielefeld haben die gedacht, sie könnten hier ein nationalsozialistisches Zentrum hinstellen. Da sind wir natürlich jedes Wochenende aufmarschiert und haben das versucht, platt zu machen und zu skandalisieren. Dann haben sie sich nach Detmold-Piwizeide verpisst. Dann sind wir ihnen gefolgt. Und das war ja nicht immer nur Bielefeld, sondern das war aus Westfalen-Lippe. In allen Städten gab es kleine Initiativen und OWL ist eine gut vernetzte Geschichte gewesen und darüber haben wir ihnen, nicht wir der KB, sondern die autonome Antifa-Bewegung, haben wir ihnen auch das Zentrum in Detmold-Piwizeide platt gemacht. Das heißt also, da gibt es eine sehr gute, fortgeschriebene Tradition, würde ich damit sagen. So, ich wiederum habe als Ermittler bei der Antifa West, wie gesagt, weitergearbeitet. War da keineswegs der Klugscheißer, war nicht Ermittlungschef oder Koordinator. Das hat ein Autonomer gemacht, der 15 Jahre jünger ist, einfach mehr auch in der Birne hat. Ich war da nach wie vor Einsatztrüffel wie in den 70er Jahren auch, also ganz normales Mitglied der Ermittlungsgruppe. Und Annelie wiederum hat die ganzen Publikationen und Veranstaltungen gemanagt. Die hatte damals ja beim Satzbau Bielefeld gearbeitet, wo auch das Stadtwerk Bielefeld hergestellt wurde. Und ist ja dann auch hinterher auch im Bundestag und so weiter von uns deswegen geschickt worden. Gegen die Realos. So, damit gehe ich zur Polizeiarbeit mal kurz über. Wir haben einfach versucht, so Spaßguerilla Methoden, die ja hier in West-Berlin hauptsächlich entwickelt wurden, derzeit angepasst in die 80er Jahre zu transportieren, um die Bullen einfach bloßzustellen, dieses Repressive und Vorbeugen und Staatsschutz und sonst was eben aufzuhellen. Ich nehme mal das hier als Beispiel, ganz irre Geschichte. Das war eine Festnahmeaktion des Bielefelder SEK, wo sich bei einer MP5 eines SEK-Beamten ein Einzelschuss gelöst hat, der einen Kollegen ausgelöscht hat, also einen SEK-Mann ausgelöscht hat. Und da wir die ganze Zeit schon gegen den irren Schusswaffengebrauch der Bielefelder Bullen, nicht nur der SEKs, sondern auch der Tagesbullen, der normalen Streifenhörnchen, Politik gemacht hatten, haben wir solche Sachen aufgegriffen, um da eben entsprechende Botschaften zu vermitteln. Und das ist in der Funktion als Polizeibeirat eben ein bisschen in die Lokalpresse, Neuwestfälische ist das, das ist die große Zeitung in Ostwestfalen-Lippe, ist das gebracht worden. Und im Bielefelder Stadtblatt natürlich sowieso. Wir haben gegen den, das hier ist eine Nummer gegen den Kronzeugenparagrafen. Das sind jetzt anekdotische Geschichten. Und zwar hat ein Jugendfreund aus Niederbayern, der ist in LKA Bayern-Lokspitzel auf den Leim gegangen, der ihm Gras oder Dope verkaufen wollte, weil mein Jugendfreund da groß angegeben hat, er hätte Kontakte zum internationalen Rauschhandel und sonst was, aus Vilshofen, Niederbayern, hätte eine LKA schlichtweg merken müssen. Weil dann haben sie ihn, das war dem Bullen aber egal, dem Lokspitzel, die haben ihn da natürlich gekascht. Und dann hat der da angefangen zu singen nach den ersten Partituren. Und darüber hat er, im Grunde ist jeder seiner Freunde, die er kannte und wo er wusste, die rauchen Haschisch, und ich bin ein bekennender Kiffer gewesen immer, ist dann auf einmal als Dealer denunziert worden und mit entsprechenden Repressionen versehen worden. Und da ich angegriffen wurde vor Gericht und das sowieso schon scheiße war, habe ich gesagt, so, jetzt drehen wir die Nummer mal um. Jetzt werden wir diese ganze Kronzeugennummer mal aufmischen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben ein Plakat in Bielefeld, einen Prozessaufruf gemacht. Moment. Das war das Foto dazu. Da habe ich mich da als Dealer präsentiert und dann natürlich Text dazu und so weiter und kommt alle und Entkriminalisierung des Drogenkonsums und sonst was. Also hatten wir den Gerichtssaal gerammelt voll mit Kifferszene, sage ich jetzt mal. Und dieser Prozess ist wirklich, der Artikel, den ich vorher aufgerufen hatte, der lohnt sich einfach, da lacht man sich tot. Der ist völlig irre verlaufen. Der Rudi, der hat da 5 verschiedene Versionen gebracht. Und zum Schluss war nicht klar, welche kann da überhaupt nur stimmen. Und es war nicht mal mehr klar, was in dem blauen Päckchen, das ich da dabei gehabt haben soll, drin gewesen ist, Dope oder Lebkuchen. Und dieser Seite hat dann mit Freispruch geendet. Verknackt wurde ich allerdings, weil ich hinter meinem Haus eine ganze Grashecke angebaut hatte, die bei der Gelegenheit aufgefunden wurde. Genauer gesagt, es wurde nur ein Teil aufgefunden. Der Witz an dem Foto, was ich eben gerade gezeigt habe, ist, das war tatsächlich das Gras von dieser Hecke. Das hatten sie nicht gefunden. Das habe ich natürlich verschenkt, das habe ich nicht verkauft. Also, warum soll ich das verkaufen? So, dann so eine Nummer, Bremerhaven, die Blockade 83 war das, glaube ich, oder 85. Das war eine schöne bundesweite Aktion, auch von den Autonomen gesteuert, zusammen mit den örtlichen Bremer Kräften. Das lief über eine ganze Woche, das ging gegen die Karl-Schulz-Kaserne und die Logistiktransporte, die über den Hafen, Bremerhaven, eben hier reingebracht werden. Und da haben wir das Demo-Team eine Bezugsgruppe Müsli, damals waren nämlich alles waren Bezugsgruppen, wir hatten eine Bezugsgruppe Müsli gebildet und sind mit unserer Lautsprecheranlage eine Woche lang an alle Brennpunkte gefahren und haben da Müsli verkauft. Deswegen waren wir Müsli. Zweck der Übung war aber, die Lautsprecheranlage einzusetzen, wenn sie denn gebraucht wird. Und sie wurde gebraucht, nämlich ganz zum Schluss, als die Autonomen vom Roten Sand runtergekommen sind, als letzte vor der Karl-Schulz-Kaserne standen, völlig eingekesselt waren und den Weg nach Hause unter solchen Umständen nur schwer fanden. Da haben wir dann die Lautsprecherwagen montiert. Dieses Bild kommt aus dieser Situation und haben die sozusagen nach Bremen wieder zurückgeleitet, haben die Bullen weggehalten. Suche ich ein Ding, das ist es. Und dabei ist dann in der Auflösungsphase noch die verrückte Nummer passiert, dass einer von den Hamburger Einsatzhundertschaften waren das, der hat eine Tasche mit Tränengasgranaten verlust, die bei uns im Lautsprecherwagen gelandet ist. Und das waren richtige Wurfkörper, also richtige Tränengasgranaten. Die darfst du eigentlich gar nicht bei einer normalen Demo, war überhaupt nicht gestattet, schon gar nicht im anderen Bundesland. Und dann haben wir das noch, also die Demoleitung, da gehören wir natürlich nicht zu, hat dann noch den Termin beim Polizeipräsidenten Bremen klar gemacht. Und dem haben wir dann die Tasche mit den Tränengasgranaten auf den Tisch gestellt. Und daher kommt der Satz, mir bleibt die Spucke weg. Es war nämlich ein FAZ-Redakteur mit an Bord, der das alles O-Ton-mäßig rübergekriegt hat. Das waren die Bullen, Herr Attacker und seine Leute, die dann einen Tag später oder am Wochenende drauf den Hamburger Kessel gefahren hatten. Die sind so im Frust aus Bremen abgedüst, da mussten sie sich dann bei den Hamburgern austoben, was ihnen ja hinterher dann gerichtlich auch zum Glück auf die Füße gefallen ist. Ja, ich würde es mal so bei diesen Beispielen aus dem Polizeibereich belassen. Zu Antifa hatte ich schon was gesagt. Jetzt hat ein Genosse mich vorhin gefragt, hast du da noch spezifischere Nachfragen? Natürlich kann ich auch zu Antifa West und so weiter noch ein bisschen mehr erzählen. Im Internet findet man nämlich da zu den 80er Jahren leider nichts mehr. Sonst würde ich einfach... bitte? Okay, also es gibt eine Ermittlungseinheit, also weiß nicht, wie es heute war, ich rede jetzt von den 80er Jahren, die nach Methoden, die in der Antifa-Kommission NRW und Hamburg entwickelt wurden, Ermittlungsarbeit zu den militanten Nazis gemacht hat, aber nicht nur zu den Nazis, sondern zu dem ganzen rechtsradikalen Gesocks, was in Ostwestfalen-Lippe rumkreuzt. Das ist nämlich ein braunes Land, Ostwestfalen-Lippe, Südniedersachsen. Das ist die Hölle, wenn du da einmal aus dem Jugendzentrum rauskommst, sage ich mal. Die SS, die Bundeswehrkameradschaften, die Revanchistenverbände, Collegium Humanum in Flotow, das jetzt zum Glück verboten worden ist. Also es ist braunes, schwarz-braunes Land, nicht nur, aber eben auch sehr stark. Und zu all diesen Bereichen hat die Antifa West zusammen mit anderen eben Ermittlungsarbeit gemacht und publiziert und Veranstaltungen gemacht und die Leute in den anderen Städten, das sind ja kleinere Gruppen als die Bielefelder, möglichst logistisch und publizistisch unterstützt. Also man hilft sich da untereinander und über Bielefeld ist halt auch immer der Konvoi, der berühmt-berüchtigte Ostwestfalen-Konvoi organisiert worden, egal zu welcher Bewegungsnummer es gerade ging. Ich greife da mal vor, 93, da war ich selber Demo-Anmelder. Das war die Kampagne 93 gegen den Rudolf Hess-Gedenktag der Nationalsozialisten. Da waren die Bielefelder für die Autonomen sozusagen Organisationszentrum. Das haben die Autonomen alles unter sich ausgemacht. Die Entscheidung war ich nie dran beteiligt, ist ja klar. Und die Nazis hatten, weil sie wussten, in, wie heißt das Kaff nochmal, Wunsiedel wird eh nichts genehmigt, hatten die dann mehrere Orte ihrerseits angemeldet, um uns das Leben schwer zu machen, wo sind sie nu? Und wir hatten da, wie gesagt, die Organisationsleitung, wir haben dann mit Aufklärungsfahrzeugen festgestellt, wo sind sie gerade. Wir haben uns mit unseren Bussen immer so oft auf der Autobahn aufgehalten, dass wir rankamen. Also wir wollten das ja platt machen, die Nummer, ist ja ganz klar. Und das hat dann vor Fulda, war das letzten Endes, wo die ihre Sache durchgezogen haben, geendet. Wir sind zwar rechtzeitig dran gewesen, aber wie ich leider sagen muss, und die OWLer waren alle sauer, wir hätten, das war so eine kleine Bullenkette vor der Autobahn, 30 Leute, da hätte man einfach nur drum rumlaufen müssen, rein in die Stadt und macht sie fertig. Aber das ist leider daran gescheitert, dass die Hamburger Antifa-Busse und die Berliner Antifa-Busse nicht mit rein wollten. So, und alleine mit 6 Bussen ist OWL natürlich auch zu schwach gewesen. So haben wir versucht, auch in den bundesweiten Zusammenhängen wirksam zu sein. Von Bielefeld aus, also bewegungsmäßig und ermittlungsmäßig und publizistisch. Und diese Tradition, die steht bis heute. Bin ich sehr stolz, am Anfang ein bisschen dazu beigetragen zu haben. Mehr war das meinerseits auch nicht. Ich erzählte mal am Anfang in dem Film, da dieser Hans Hermann vergessen, gesagt hatte, dass damals Sachen wie möglich waren, die Ja, dem muss ich glatt widersprechen. Die Leute heute sind meiner Meinung nach mindestens so gut, wenn nicht besser, als wir zu unserer Zeit. Das Einzige, was eben damals möglich war, ist, dass wir unsere Organisationspower noch reinhängen konnten. Also Manpower, Vernetzung über alle Städte hinweg und publizistische Power über unsere Organisationspresse. Aber ich bitte dich, da gibt es Internet. Da musst du nicht mehr so wie wir damals zu Fuß arbeiten, sage ich mal. Da muss ich einfach dem Hans-Hermann widersprechen. Das ist ja genau die Mystifizierung von alten Helden, sage ich mal. Deswegen habe ich ja die Veranstaltung auch Dekonstruktion des Heroischen genannt. Das ist eine Mystifizierung, die so einfach nicht zutreffend ist und vor der man sich hüten sollte, egal ob man Oldie ist oder heute ein Junger ist. So ist das einfach falsch. Falsch. Damit steht man sich selber auf den Füßen rum und fällt anderen lästig damit. Ich hatte gedacht, da meint vielleicht so, dass er da so Kontakte zur SED oder so machen kann. Nee, ganz und gar nicht. Das waren für uns die Revisionisten. Da hatten wir allergrößte Abscheu, kann man sogar sagen, vor. Niemals. Niemals. Außerdem, das kann ich vielleicht noch erwähnen, der KB hat sich deswegen auf die Neonazis und NSDAP-Leute kapriziert aus einem ganz schlechten Grund. Die eigentliche Antifa-Kraft war nämlich die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, eine Vorfeld-Neben- oder sonst was Organisation der DKP. Die wurde sehr wohl aus der DDR massiv unterstützt. Die hatten sich aber auf die Altnazis kapriziert. Und ich sage es ganz ehrlich, für uns in der Antifa-Kommission war das klar, in dem Alt-Nazi-Bereich, das war übrigens mein Hauptbereich ermittlungstechnisch ursprünglich, Brüsewitz-Zentrum für das Parteispektrum, Apartheid-Unterstützer, die ganzen Rassisten da in Südafrika, damit können wir keinen Blumentopf gewinnen, da können wir nicht gegenhalten, aber die Marktlücke, sage ich jetzt mal, militante Nationalsozialisten, ist nicht besetzt. So, und da können wir mit punkten und die dürfen eigentlich Auschwitz-Lüge etc., das ist ja, geht ja alles gar nicht, aber die dürfen das, da macht der Staatsapparat nichts, weil er damit beschäftigt ist, auf die Linke drauf zu hauen. So ist im Grunde für uns erstmal subjektiv die Arbeit gegen die Nationalsozialisten entstanden. Wir wussten, die sind gefährlich, das ist klar, aber auf der anderen Seite waren ihre Wehrsportgruppen auch Lachnummern. Wer hätte damals gedacht, dass mal, ich glaube 1980 war das, ein Gundolf Köhler von der Wehrsportgruppe Hoffmann auf dem Oktoberfest ein fürchterliches Attentat verursacht. Wir haben die schlichtweg in der Bedrohungslage unterschätzt. Das ist den Autonomen später nicht mehr passiert. Und ihr seht es ja bis heute in den Diskussionen, NSU etc., dass es schon richtig ist, sich auf die Nationalsozialisten zu kaprizieren. War das soweit? Okay. Gut, dann will ich mir noch eine Aktion herausgreifen. Dann denke ich, habe ich auch wieder meinen Soll erfüllt. Dankeschön. Weil ich mich gerne auch daran erinnere. Vielleicht ist das auch schon mal Grund genug. Es ist eine der schönsten autonomen Aktionen, an denen ich je teilnehmen durfte. Und zwar ist das die Demonstration gegen die Hanauer Plutoniumfabriken 86, Nukem, Alchem, wie gesagt in Hanau. Das war praktisch der zentrale Forschungs- und Experimentiertrust der Plutoniumswirtschaft. Ohne Nukem, Alchem, das war klar, gibt es keinen schnellen Brüter, gibt es keinen Kugelgraphitreaktor, wie das Scheißding hieß, in Hamm-Üntrup, also dieser THTR, brauchst du hinterher auch keine Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf mehr. Das Ding muss zu Fall gebracht werden. Das haben sich die Autonomen auf ihren Bundestreffen auf die Fahne geschrieben, die schwarz-rote Fahne, selbstverständlich. Und wir haben von Bielefeld aus dabei eine der tragenden Rollen spielen dürfen. Und zwar gab es damals die Bielefelder Initiative gegen Atomanlagen, die sich auch im AJZ, aber die Jugendzentrum getroffen hat. Die hat einen Ausschuss gegründet, der nannte sich Hanau-Gruppe. Und über diese Hanau-Gruppe sind sozusagen die ganzen Formalien für diese Demo gelaufen, also Anmeldungen. Dann hatten wir angesprochen den, Moment, wo haben wir es? Zukunftsforscher Robert Jung, ob er nicht als Gastredner auftreten möchte. Wir brauchten einfach auch reputierliche Unterstützung in den Aufklärer, gesellschaftlich auf, liberalen Raum hinein. Damals war Fischer Umweltminister in der neuen rot-grünen Landesregierung Hessen, die uns ja, also die wollte keinen Ärger in Hanau oder in Biblisc und hast nicht gesehen. So, Robert Jung hat dankenswerterweise zugesagt. So, wir haben die mit dem Demo-Team die Lautsprecheranlage und so weiter gestellt. Da war Robert Jung mit seiner Frau drinnen. Der hat eine wunderbare Rede gehalten, wurde hinterher auch dafür verklagt vom Staat wegen Verleumdung oder sowas. Ja, und das Ding haben wir dann durchgezogen und da ist der größte schwarze Block aufgetreten, den ich je gesehen habe. Das waren insgesamt 6.000, 8.000 Teilnehmer an der Demo. Davon war ein schwarzer Block von 4.000 bis 5.000 Leuten. Und schwarzer Block heißt schwarzer Block. Die waren alle schwarz angezogen, Helme auf, 20er rein, diszipliniert. Da ist die Bereitschaftspolizei in Deckung geblieben. Da hat sich aber keiner ran getraut an den schwarzen Block. Und ohne die hätten wir diese Aktion auch nicht durchführen können, ganz klar. Das war ja ihre Aktion, es war ja gar nicht unsere. Wir werden sowas von aufgemischt worden. Ich will damit sagen, bis heute bin ich der Meinung, auch im heutigen Einsatzgeschehen, hat es schon seinen Sinn, so aufzutreten, um anderen zu sagen, dass man mit uns nicht Schlitten fahren kann. Und auf dem Rückweg, die haben alle ganz friedlich gewesen, auf dem Rückweg ging es dann wieder nach Hanau zurück. Und dann ging es an, das war eine ganze riesen Fabrikfront, das war die Degussa-Firma, von der wir ja wussten, dass sie im Waffengeschäft ihrerseits aktiv war. Und dann hat der ganze schwarze Block, das war alles Scheibe, der ganze Block war Scheibe, dahinter war aber keine mehr ganz. Der ganze schwarze Block hat das Ding in einen Steinhagel nicht versenkt, aber auf jeden Fall die ganze Front war platt. So ist diese Demo ausgegangen. Ich würde es einfach mal dabei lassen. Ja, das ist immer gut, ein Ende mit Knall, wie beim Film. Ja. Das hören wir immer gerne. Dann erstmal danke. Ja. Für die Berlin-Schilderung.